Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 937 an Schiller, Weimar, 16. Januar 1804. Hier die neuen Zeitungen mit Bitte, sie sodann an Meyer zu schicken. Besonders empfehle ich Numero 13. Ist denn doch nichts Neues unter der Sonne? Und hat nicht unsere vortreffliche Reisende mir heute früh mit der größten Naivität versichert, dass sie meine Worte, wie sie solcher habhaft werden könne, sämtlich werde drucken lassen. Diese Nachricht von Rousseaus Briefen macht wirklich der gegenwärtigen Dame bei mir ein böses Spiel. Man sieht sich selbst und das fratzenhafte französische Weiber bestreben im diamantnen Spiegel. Die besten Wünsche für ihr Wohl. Geh!